Hallo, hallo, hallo, meine lieben Freunde. Zuerst einmal ganz herzlichen Dankeschön, dass ihr überhaupt hier seid und euch diesen Video anschaut. Worum geht es hier? Hier geht es um unsere deutsche Mentoring-Gruppe Gemeinschaft ohne Beschränkungen. Ich werde euch etwas darüber sagen, erklären, wie es abläuft und so weiter und so fort. Wir haben diese Mentoring-Gruppe ja schon etwa 1,5 Jahren. Wir haben sie begonnen im Jahr 2020, im Herbst. Und wir haben so viele gewaltige Dinge erlebt, wie viele Leben verändert wurden, wie viele große Dinge Gott getan hat. Diese Mentoring-Gruppe ist eine bezahlte Mentoring-Gruppe aus einem ganzen simplen Grund, damit wir alle Unkosten, das Studiokosten, die Videomaker, die Plattform und so weiter alles auch abdecken können. Jetzt werde ich euch mal erklären, wie das läuft. Erst erkläre ich euch mal, wie die Mentoring-Gruppe aussieht und dann kommen die anderen technischen Dinge dazu. Die Mentoring-Gruppe ist für jeden zugänglich. Es ist eine Jahresgebühr zurzeit von 329 Euro oder eine Halbjahresgebühr von 199 Euro oder eine 3-Monats-Gebühr von 99 Euro. Mit dieser Gebühr habt ihr Zugang zu dem Mentoring. Mentoring schaut so aus. Jede Woche wirst du 2 Video-Messages bekommen, zu jedem circa 30 Minuten, die ich ganz speziell für diese Mentoring-Gruppe aufnehme. Das sind nicht irgendwelche Predigten oder Lehren. Wir machen ja viele davon. Alle geben wir sehr gerne sonst weiter. Nur diese müssen wir eben so abdecken. Das sind ganz spezielle Mentoring-Botschaften, die ich aufnehme für die Leute, die Teil sind dieser Gruppe, die sonst nicht irgendwo einfach gepredigt werden. Also 2-mal in der Woche je 30 Minuten Videobotschaften, Video-Mentoring. Das weitere, was dazu kommt, ist einmal im Monat eine 3-stündige Live-Mentoring-Session über Zoom mit mir. Diese Live-Mentoring-Session, da ist das interaktiv, da beantworten wir Fragen, da beten wir für Leute, da werden auch einfach prophetische Eindrücke weitergegeben. Weiteres, was noch dazu kommt, ist eine Facebook-Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe, eine Telegram-Gruppe, wo Leute untereinander vernetzt werden, wo Leute miteinander kommunizieren können und wo wir auch mit euch in Kontakt sein können. Jetzt hat es einige Fragen gegeben, nämlich, was ist, wenn ich in der englischen Mentoring-Gruppe schon dabei war, schon bezahlt habe, kann ich einfach rübertreten in diese deutsche Gruppe? Das kannst du natürlich. Völlig umsonst und kostenlos. Das heißt, du kannst einfach übertreten, du musst uns das wissen lassen, unseren Support, und du trittst dann um in die deutsche Gruppe und du brauchst nicht extra bezahlen, weil du hast es schon bezahlt. Und die englischen Mentoring-Sessions, die du schon in der Vergangenheit gehabt hast, wo du für bezahlt hast, die nimmst du mit, also die verlierst du nicht. Jetzt ist eine wichtige Frage, ist auch noch, die immer wieder beantwortet wird. Wie schaut das aus? Das heißt, du kriegst Zugang über eine Internetplattform mit einem Passwort und mit deinem Anmelde-Codewort, mit dem Anmelde-E-Mail-Adresse und dann kannst du jederzeit eintreten und dir diese Mentoring-Lehren anschauen. Wenn du hier diesen Link klickst bis zum 28. Jänner, denn es geht am 28. Januar, geht's los. Wenn du bis zum 28. Januar diesen Link klickst, dann geschieht Folgendes. Du kommst auf eine Seite, wo du dich nur mal einschreibst, unverbindlich. Dann haben wir deine Informationen und ab dem 28. Jänner geben wir dir die genauen Informationen, wo du dich anmelden kannst. Wenn du diesen Video anschaust nach dem 28. Jänner und du klickst diesen Link, dann kommst du direkt dorthin, wo du dich auch schon anmelden kannst für die Mentoring-Gruppe. Ich hoffe, das war alles klar. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ihr könnt sie gerne unserem Support-Team stellen. Wir sind gerne bereit, euch die Fragen zu beantworten. Und ich hoffe, wir sehen uns in unserer Mentoring-Gruppe Gemeinschaft ohne Beschränkungen. Wir haben tolle Sachen erlebt, was Gott in dem etwas über einem Jahr getan hat unter uns. Herzlichen Dank und tschüss.